gelben Jahres ist der Frühling schon bereit. Er weckt die Tiere und die Pflanzen, es ist allerhöchste Zeit. Hurra, hurra, der Frühling ist nun endlich da. Hurra, hurra, wir rufen laut Hurra. Alles grünt und alles blüht, der Sommer klopft nun an die Tür. Mal mit Regen, mal mit Sonne, Urlaubsgrüße schickt er dir. Hurra, hurra, der Sommer ist nun endlich da. Hurra, hurra, wir rufen laut Hurra. So kommt die dritte Jahreszeit, der Herbst kommt übers Feld. Er färbt die Blätter gelb und rot, weil ihm die bunte Welt gefällt. Hurra, hurra, der Herbst, der ist nun endlich da. Hurra, hurra, wir rufen laut Hurra. Sehr viel Zeit ist schon vergangen, der Winter macht nun Halt. Wenn die weißen Flocken fallen, wird es draußen ziemlich kalt. Hurra, hurra, der Winter ist nun endlich da. Hurra, hurra, wir rufen laut Hurra. Hurra, hurra, nun ist der Winter endlich da. Hurra, hurra, der Winter ist